Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo zusammen und auch heute wieder im Geekplätzchen-Studio der Mann, der egal was ich sage, immer mit genau antwortet. Genau. Der Sormaniac. Richtig. Genau. Diese Woche gibt es die restlichen Plätzchen von letzter Woche. Das klingt irgendwie aufgewärmt, aber das ist halt, ja. Es gab zwei Stiegen. Zwei Stiegen, ja. Bei den Geek-Plätzchen. Das die Alien-Plätzchen waren. Die gab es letzte Woche. Und jetzt haben wir die zweite Stiege. Ja, sind halt immer noch Alien-Plätzchen, ja. Aber. Also, es waren. Die beiden leckeren Alien-Plätzchen und ja, jetzt kommen halt die auch noch leckeren, aber nicht ganz so leckeren. Auf jeden Fall probieren wir mal, ob sie genauso lecker sind. Ich habe da so zwar meine Zweifel, weil die ersten waren sehr, sehr lecker. Ja. Naja, schauen wir mal. Kommen wir zu Alien 3. Alien 3, Alien hoch 3. Echt? War das Alien? Mit? Boah, ich bin hier. Fang schon mal an zu reden. Ich muss sagen, Alien 3 ist so eins dieser Dinger. Stimmt, Alien, das sieht echt aus wie Alien hoch 3. Ja, ne? Der war damals initial, war eine ziemliche Enttäuschung. Richtig, weil der Punkt war eigentlich, der ursprüngliche Alien war ein Film, der hat sich direkt super schnell... hat der sich so eine Fangemeinde aufgebaut und so weiter. Ja. Mit Aliens, mag manche gegeben haben, die fanden das dann nicht so toll, aber ich glaube, dass der Aliens selber, der zweite hat einfach nochmal ein ganz anderes Publikum angesprochen. Es ist ein anderer Film, aber es gibt auch Leute, die finden Aliens 2 ist der beste. Ich finde den super, den Film. Ja, genau. Und der Punkt war einfach der, es hat einfach eine ganze Zeit gedauert, bis dieser dritte Alien-Film kam. Der dritte Alien-Film kommt 92. Ja, das sind 6 Jahre. Da liegen 6 Jahre dazwischen. Obwohl zwischen Alien 1 und Alien 2 liegen 7 Jahre. Aber ich sag mal, da ist eben der Punkt zwischen Alien 2 und Alien 3. Da ist dann so mal so richtig auch noch mal die Lizenzklamotte angesprungen. Das heißt, man hat zwischen Alien 2 und Alien 3 hat Dark Horse jede Menge Comics dazwischen getan und so weiter. Ja. Das heißt, die Erwartung war relativ groß, auch an den Film, weil man sagt, weil wir gucken jetzt heute drauf und wir wissen, es gab Alien 3, es gab Alien 4 und es gab und so weiter. Das war damals nicht so klar. Das heißt, die Erwartungen waren nach Alien 2 einfach sehr, sehr groß. Ja. Dann kam dieser Film. Ja, zuerst kam mal jahrelange Skripthölle. Ja, gut. Also ursprünglich hat ja William Gibson, der Schöpfer des Cyberpunk, also ne, Necromancer und so weiter, also zumindest hat er das etabliert. Ja. Neuromancer, ja. Genau. Habe ich Necromancer gesagt? Ja, egal. Ich habe zu viel. Genau. Neuromancer. Oh, es geht hier zu düster und zu morbide zu. Neuromancer, Mona Lisa Overdrive und ich habe es vergessen. Ja, auf jeden Fall, ja. Also der hat das Initialskript gemacht, was es ganz, ganz viel später, vor ein paar Jahren, ist das als Comic rausgekommen. Ja. Das ist dann aber auch verworfen worden, weil zu teuer, soweit ich weiß. Ne? Das war, glaube ich... Da gab eine Reihe von Schwierigkeiten da drumherum, Und es sind einige Skripte und da ist dann später dieser Gefängnisplanet draus geworden. Ich glaube, Michael Biehn ist ausgestiegen. Das war ursprünglich, glaube ich, gar nicht geplant gewesen, dass der nicht mehr mitmacht, aber er wollte, glaube ich, auch nicht mehr über dieses Ganze hin und her. Bishop ist noch dabei, Newt war, glaube ich, auch nicht mehr dabei. Also die einzigen, die wirklich in den ersten drei Filmen dabei sind, ist die Katze und Ripley. Ja, und das ganz große Problem, glaube ich, was dem Film so ein bisschen damit zum Verhängnis geworden ist, der Film beginnt mit einer Enttäuschung. Ja, sie Alan sind Ripley, alle tot. Alan Ripley hat sich durch diesen ganzen... LV-426 oder so, hat sich durchgeprügelt, hat eine Alien Queen platt gemacht, alles für Newt. Mhm. Und dann schlägt das Ding auf und Newt ist tot. Ja, Newt ist tot. Und also das ist einfach... Und kurz darauf erfahren wir, Ripley hat wie auch immer ein Alien implantiert. Ja. Also es ist einfach, erstmal dieser Tod von Newt ist einfach so demoralisierend. Ja. Ich glaube, das haben auch, die gemacht, weil es sind halt 6 Jahre vergangen. Ja. Und ja, Newt aber ist einfach, genau, aber es ist aus Sicht des Zuschauers ist es einfach so wahnsinnig sinnlos. Ja. Das macht das Happy End von Teil 2 kaputt. Ja, und ich sage jetzt komplett. Mal, genau, ne? Also, weil auf die Art und Weise, ich sag mal, im Grunde genommen wird der zweite fast negiert, sozusagen, weil, ne, wir brauchen uns mit Hicks nicht mehr beschäftigen, wir beschäftigen uns nicht mehr mit Newt. Mhm. Das spielt alles nicht mehr die Rolle. Es geht um diese Knastkolonie da. Das Einzige, ja, und dann ging man, und dann Bishop kommt ganz kurz, aber es hat fast Cameo-Charakter und der erklärt so ein bisschen, was offscreen passiert ist. Genau. Also was zwischen und dann sage ich jetzt mal, auch wenn es vielleicht dann vor dem Hintergrund des Films irgendwo vielleicht auch durchaus, sage ich mal, seine Berechtigung hat oder durchaus auch Sinn hat, Sigourney Weaver hatte seit Alien 2, nicht nur auch seit Alien schon, aber auch danach seit Alien 2, die hat natürlich eine ganze Reihe Filme gemacht. Natürlich. Und viele gingen auch hin, um Sigourney Weaver zu sehen. Aber keiner war hingegangen, um Sigourney Weaver ohne Haare zu sehen. Ja. Das war keine gute Idee. Ja. Das sah einfach, weil es war auf den Plakaten, es war in den damals, sag mal, wir sprechen ja von Anfang der 90er, das heißt die Filmzeitschriften, Zeitungen und so weiter, das war ja als quasi Prä-Internet und so weiter. Das waren immer diese Bilder. Die Sigourney Weaver ohne Haare und diesem Tanktop irgendwo, also es sah einfach... Das ist übrigens eine Sache, wer will das sehen? Das ist so eine Sache, die ich im Film Vendetta bis heute nicht verziehen habe. Ja. Dass sie Natalie Portman die Haare abgeschnitten haben. Ja, auch wenn es sich analog zur Comic-Geschichte entwickelt, aber... Es gibt Sachen, die gehen einfach nicht. Es gibt einfach Sachen, die macht man nicht. Ja. Also... Muss man sagen, also der Film insgesamt, ich sag mal, ganzen religiösen Fanatiker-Einflüssen, die dann da drin waren und so weiter. Also eigentlich ist es war ein Gefängnisplanet, aber im Prinzip ist sie in ein Kloster gekommen. Genau. Es waren im Prinzip wahnsinnig gewordene Mönche in einem Kloster. Im Grunde genommen, ja. Was ich auch sagen muss, ich meine, was sie dann zum Beispiel in Teil 2 gut gemacht hat mit dieser Alien Queen. Die neue Spielart, die sie dann für Alien 3 erfunden haben. Dass sich das Alien von seinem Wirt im Prinzip die DNA so ein bisschen klaut. Genau. Also deswegen hatte das Alien, kann man das dann so verstehen, das Alien hatte nur deswegen 2 Arme und 2 Beine, weil es sich einen Menschen als Wirt geholt hat. Deswegen gab es ja bei Alien 3 das Dog Alien. Also Vierbeiner war. Also sagen wir so, basierend auf dieser Idee, ja. Ja. Das ist ein bisschen. Ich meine, was das ja, da kommen wir noch zu. Ich weiß, das haben sie dann noch eine Nummer krasser gemacht, weißt du? Können wir am Rande erwähnen. Also bei Alien vs. Predators hat dann ja ganz am Ende, ich glaube, am Ende von Teil 1 kommt halt ein Alien raus, also Chestburst, und das hat halt eben dieses typische Gesicht vom Predator. Da ach so, das halt meinst das du? Nee, was mir in den Sinn kam, dass eine der Ideen war, dass das mit einer Kuh passiert und dann gab es ein Bull-Alien. Ein Bull-Alien? Ja. Okay. Jesus. Der hätte dann normalerweise dann durch die Kolonie da durch und so. Ja, nee. Nee. Ein Spielzeug haben sie dazu gemacht. Woher wusste ich, dass du das weißt? Das ist halt irgendwie... Weil zu diesem Film gibt es natürlich Spielzeug, ist klar. Zu was gibt es nicht Spielzeug? Ja. Naja, ich komme nur deshalb darauf, weil auch dieser Film, also die Version, die dann ins Kino gekommen ist, und der ist ja inszeniert worden von David Fincher. Eigentlich eine Zeit lang mein Lieblingsregisseur, aber und, das war nicht. Der Film wurde komplett verrissen. Und natürlich, der Film hatte trotzdem eine relativ hohe Altersfreigabe. Also die Kinder, die dieses Bull Alien kaufen sollten, haben diesen Film niemals sehen können. Ja, die konnten sie aber das Bull Alien kaufen. Das ging schon. Obwohl der Film ein Flop ist er nicht gewesen. Also der hat schon seine 100 Millionen Gewinn gemacht. Ja. Und das 1992, also 50 bis 60 Millionen Budget, Box Office, 159,8 also Millionen. Ja, ich denke mal, was ihn initial erstmal getragen hat, war die Vorfreude auf Alien 3, war Alien 2 so ein super erfolgreich und von vielen, vielen durchaus sehr geliebter Film ist. Und dann kommt der und dann läuft die erste Welle und sagen, okay, wir sind alle reingegangen, weil wir dachten, das wird jetzt mindestens so cool wie Alien 2 oder eben wie Aliens oder eben der originale Alien, war aber nicht. Und dann interessant ist, bei dem Film finde ich das, was eigentlich mit am meisten für mich persönlich an Alien 3 quasi immer so quasi hängen geblieben ist, das ist ein Film, der hat quasi nach Jahrzehnten seine Reputation so einigermaßen wiederherstellen können, indem man die originale Vision eigentlich des Regisseurs als Comic gemacht hat, nicht nur als Comic, sondern man hat ja diesen Director's Cut gebracht. Ach ja, stimmt, man hat ja diese restaurierte Fassung, Assembly Cut. Genau. Den habe ich aber, glaube ich, nie gesehen. Ja. Und das ist tatsächlich ein deutlich besserer Film. Also der erste Snyder Cut praktisch. Genau. Der Donner Cut. Das ist der Snyder Cut des Alienverse. Ja. Das ist ein richtig guter Film. Okay. Ich muss mal gucken, ich habe diese Komplettbox, ob ich auch die... Also was einem auffällt, ist, sie haben halt Stock Animation, soweit ich mich erinnere, sehr, sehr viel genommen. Und also die Effekte sind bei Alien 1 und 2 sind die fast gar nicht gealtert, aber bei Alien 3 sind sie fürchterlich gealtert. Ja. Das merkst du also an dem Film, merkst du es leider sehr, sehr stark. Ja. Also da sieht man das, da übernimmt jetzt, wie gesagt, so dieser komplette Hollywood-Apparat und so weiter. Wie gesagt, es sind eine Reihe von interessanten Ideen dabei. Ich weiß nur nicht, ob es eigentlich interessante Ideen dann für Alien sind. Hm. Also zu sagen, okay, da hast du diese Gefängniskolonie, die aber in quasi eine Art religiösen Kult umgewandelt haben. Ja. Okay, hey, für einen Science-Fiction-Actioner, warum nicht? Ja. Ich weiß nur nicht, ob es ein guter Plot für Alien ist. Ja. Weil im Grunde genommen hast du diesen Film, diesen Aspekt und jetzt schmeißen wir mal Alien rein und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ja, ich fand auch das Finale ein bisschen käsig, wo dann kommen ja schon die bösen Weyland-Yutani Corporates und wollen das Alien im Prinzip als Forschungsobjekt einsacken. Ja. Und Ripley springt quasi in kochendes Eisen oder was es gewesen ist. Genau. Auf jeden Fall verbrennt. Weil und im Flug schlüpft das Vieh. Weil Ripley trägt der Alien in sich. Genau. Ja, und sie stürzt sich da rein, damit die fiese Corporation das nicht in die Finger bekommt. Genau. Und während sie noch im Fallen ist, gibt es auch wieder so ein Chestburst-Moment. Ja. Es ist unbefriedigend. Ja, also du willst nicht. Das ist so ein bisschen. Ich weiß ja, okay, es ist ein paar Jahre früher. Es ist fast so wie bei der Pate 3. Man möchte den Hauptdarsteller nicht schwach und sterbend sehen, also wie er verliert und so weiter. Nein, das ist halt nicht das, was man... Ja, also ich denke mal, es war schon so die Idee, okay, wenn ich jetzt erstmal tot bin, dann könnt ihr mir jetzt nicht noch mit dem vierten Teil kommen. Können Sie wohl. Also wie 5 Jahre später. Genau. Genau. 5 Jahre später. Meine Theorie ist, ich weiß gar nicht, ob die das irgendwo mal gesagt haben, aber meine Theorie ist, die haben einfach die abgeschnittenen Haare von Ripley genommen und daraus dann was geklont. Weil der vierte Teil, Alien Resurrection, der spielt ja, glaube ich, irgendwie 200 Jahre nach Alien 3. Ja. Und also sie haben aus DNA-Blutsamples taken before death. Also irgendwo haben die das wohl, keine Ahnung. Ja. Haben die das her? Ja. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Genau, also weil Ripley ist tot, aber wir klonen uns Ripley einfach zurück. Weil niemand stirbt so wirklich in... Das ist quasi die Zwillingsschwester. Sie hatten keinen Genesis-Planeten zur Hand, also haben sie das jetzt gemacht. Ja, es ist halt einfach, ich weiß es nicht. Also Cheap Shot fällt mir da irgendwie so ein bisschen ein. Also man merkt dem Film sehr, sehr stark an, dass er ganz, ganz stark von diesem französisch-europäischen Science-Fiction beeinflusst ist. Mhm. Also das im Prinzip hätte das im Heavy-Metal-Universum spielen können, ja. Der Film. Ja. Es ist auch ein französischer Regisseur, Jean-Pierre Jeunet. Ja. Oder ist er Kanadier? Nee, ist tatsächlich Franzose gewesen. Und man merkt halt, was er... Also wenn man so ein bisschen Richtung Valerian guckt oder Fünftes Element, dann merkt man, wo so die Einflüsse so ein bisschen herkommen. Ja. Ne? Also ja. So dieses, was eigentlich für das amerikanische Auge sehr, sehr creepy rüberkommt. Ja, ja. Plot ist, Alan Ripley ist 200 Jahre später auf einer Raumstation neu geklont worden. Und die Nachfolger von Weyland-Yutani, was irgendwie, ich glaube, nach Alien 3 sind die pleite gegangen. Ja, das sagen die irgendwie in dem Film. Ja, ja, ja. Und jedenfalls haben die irgendwie Ripley... es geschafft, Ripley zu klonen. Ja. So. Und da gibt es halt eine Szene, also die machen regelrechte Menschenexperimente. Ne? Mhm. Also in dem halt Leute wirklich festgeschnallt werden und denen mit Absicht die Facehugger im Prinzip vorgehalten werden, damit die halt befruchtet werden. Und das ist halt sehr, sehr düster eigentlich. Also es ist halt Dark Future hoch 20, so ein bisschen. Die Königin gibt es mittlerweile. Da ist ein sehr, sehr creepiger, wie hieß dieser Typ nochmal, der das gespielt hat? Ron Perlman war es nicht. J.E. Freeman? Ich weiß nicht genau, wer das gewesen ist. Bradford Claude Dourif. Amerikanischer, der Brad, hat... Brad Dourif, ja. Ja. Brad Dourif. Alter Schwede, das ist so der creepigste Arzt, Wissenschaftler, Klonmensch überhaupt. Also, der ist perfekt besetzt. Der ist perfekt besetzt. Das ist mega creepy. Ah, das muss man fast gesehen haben. Also auch dieses, wo halt die Queen mit diesem Eisstrahl immer erpresst, weil das tut ja wohl weh. Mhm. Aber dann trotzdem die Alien Queen und dann knutscht er die Scheibe, wo die Alien Queen dahinter ist. Also ja, er entwickelt fast so eine sexuelle Affektion. Ja, Das ist so sehr, sehr... Sehr französisch. Sehr französisch. Und ja, es kommen halt ein paar Söldner da drauf auf diese Station, die halt eben Menschen dahin geschleppt haben. Also die hatten Menschen gekidnappt und in Stase. Die Menschen, die dann halt eben quasi an die Aliens ja nicht verfüttert werden, aber als Wirte für die Alien dienen sollen. Und wir haben Winona Ryder. Und Winona Ryder kommt erst viel, viel später raus. Die ist halt ein Android. Ja. Das Nachfahrermodell von Bishop. Und seit Bishop wissen wir, Androiden sind ganz liebe Jungs. Jo. Ja, und es, natürlich geht wieder alles schief. Natürlich bricht die Königin aus und so weiter. Es hat so ein bisschen was von alles schon mal da gewesen, alles schon mal gesehen. Es gibt ein paar ganz coole Sequenzen. So eine Unterwassersequenz mit Aliens, das sah ganz cool aus. Ja. Aber an und für sich muss ich leider sagen, der Film hat mir persönlich nicht viel Neues geboten. Also ich fand es halt interessant, dass sie nicht einfach gesagt haben, ja, wir haben Ripley geklont, weil es ist ja Ripley 8. Wir lernen aber im Film noch Ripley 1 bis 7 kennen. Mhm. Und die sind alle in Formaldehyd und sind fürchterlich deformiert. Also ja, das, ja. Also wie gesagt, das ist... Ich glaube, das, was dem Film so ein bisschen eben, wie gesagt, fehlt, ist wirklich diese Idee, was man jetzt eigentlich mit dem Alien macht. Hm. Also auch hier haben wir wieder, wie ich sagte, bei Alien 3, auch komm, wir haben hier die Gefängniskolonie, die jetzt halt so eine Art religiösen Kult mutiert ist, wunderbar, plus Alien. Hm. Hier haben wir jetzt Dr. Mengele in Space. Ja. Plus ich hatte es mir eben verkniffen, ich wollte es nicht sagen. Ja, kann man aber einfach tun, weil was anderes ist das nicht großartig. Ja, das ist im Prinzip der übelste Menschenversuche und ja. Genau, genau. Und dann plus Alien. Ja. So, und dann, okay, was können wir noch machen? Oh ja, schwimmendes Alien. Alien hier und so. Und dann noch ein bisschen Sachen, wo sie so ein bisschen auch, wir können noch was kreuzen und so weiter. und ein bisschen diesen Faktor hochzudrehen. Aber im Grunde genommen... Und das Ganze so ein bisschen gemischt mit der Frage, können wir Ripley noch trauen, weil Ripley ja jetzt auch leicht säurehaltiges Blut hat, so eine Mischung, die wird zu so einem Hybriden. Ja. Interessanter Side-Fact, es gibt so ein Ding, wo sie ganz am Anfang halt eben von Ron Perlman, der auch, also den fand ich, Ron Perlman ist eigentlich immer gut. Das ist Ron Perlman. Es ist halt Ron Perlman. Ripley trainiert, also spielt gerade Basketball und ja, die wollen halt ihr den Ball wegnehmen, schafft es aber nicht. Ne? Und dann ist halt auch so dieses ne, mit Blut und Ripley geht halt weg, wirft den Ball über den Kopf und trifft genau den Korb. Das ist kein CGI-Shot, das ist auch kein Trickshot. Das hat die wohl wirklich gemacht und alle im Team haben gesagt, wie hast du das denn jetzt hingekriegt? Das ist ein absolutes Glücksding. Ja, ja. Also, wie gesagt. Zumindest ist das die Legende, wer weiß, ob es stimmt. Ja, aber wie gesagt, also man sieht, an der Stelle im Franchise ist man jetzt noch wirklich bemüht gewesen, wir müssen irgendwie Sigourney Weaver in diesen Film reinkriegen. Ja. Wir können nicht Alien ohne Sigourney Weaver machen. Also es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass das, dass du dann irgendwie Sigourney Weavers Ur-Ur-Urenkelin, die zufällig genauso aussieht wie Sigourney Weaver, was ja gar nicht gehen kann, weil die Tochter ja, naja, ist ja. Aber auf jeden Fall, also muss ich sagen, der Alien Resurrection, das war ein Film, der kam. Ich habe ihn geguckt, er ging und er ließ eigentlich relativ wenig zurück, außer dem Gefühl, okay, sie haben nochmal Alien gemacht. Ja. Und ich sag ganz auch, ich sag muss ganz ich jetzt ehrlich, keinen fünften haben. Das ich sage mal so ganz ehrlich, er ließ mich tatsächlich mit dem Gedanken zurück, okay, war, ist okay, komm. Ja, ich muss, schon. Also am Ende habe ich mich tatsächlich ein bisschen fremdgeschämt. Ja. Also weil gerade dieser, wie hieß er nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Brad Dourif, der ist halt nochmal, also wo dann diese Mischung aus Mensch und Alien, also noch extremer Mensch und Alien, ja. Das Alien mit einer Stupsnase, das hat so einen Fortsatz und dann, oh, ein wunderbares Baby und Also, wie gesagt. Da ist es dann fast schon Fremdscham. Ja. Also, ich hatte nach dem vierten tatsächlich so richtig das Gefühl, das Thema ist durch. Das war's. Ja. Ja, also nach dem Motto so drei, wie gesagt, in der Kinofassung, das war ja das, was man damals zu sehen bekam, da hatte man schon so das Gefühl, okay, ihr könnt jetzt irgendwie, ihr seid nicht mehr auf dem Level von Alien 2, das geht hier schon ein bisschen bergab. Jetzt gibt's das ging mit Teil 3 schon bergab. Aber genau, ich meine, es gibt immer diese Situation, da geht eine Serie und dann sagst du, okay, Teil 3 war nicht gut, aber mit Teil 4 haben sie es wieder gerockt und das trägt die nächsten Dinger durch. Ja, bei Star Trek war es zum Beispiel. Wenn du jetzt guckst, so, du hast den einen, der ist jetzt nicht ganz so toll, jetzt hast du den nächsten, der ist eigentlich unterm Strich, der ist auch nicht besser. Ja. Dann hast du wirklich so das Gefühl, okay Leute, jetzt war es langsam. Also Resurrection hat ein bisschen das Franchise auch gekillt. Das war ich weiß auch nicht, wie jetzt Box Office gewesen ist. Ich meine, es war okay. Ich meine, es war okay. Man hat ja gesehen, es war... 43 highest grossing Film in North America, 97. Ja, also es ist kein finanzieller Flop gewesen. Es war kein Flop, aber es war jetzt auch nichts, wo man jetzt unbedingt gesagt hat, alles klar. Ja. Es wäre es eigentlich fast auch gewesen mit den Alien-Filmen, wenn nicht ein gewisser, war es auch John McTiernan? Ich weiß es gar nicht. Alien 2 war auch John McTiernan? Predator 2? Ich glaube schon. Da gibt es eine Szene, da ist Danny Glover auf dem Alien-Schiff. Und dann sind so ganz, ganz viele Alien-Schädel. Also auf dem Predator-Schiff. Genau. Ich bin schon auf dem Predator-Schiff. Und da gibt es ganz, ganz viele Schädel von irgendwelchen anderen Wesen. Ja. Unter anderem einen Alien-Schädel. Er hat einen Alien-Schädel. Predator und Alien spielen im gleichen Universum. Ja. Was jetzt nicht von ungefähr kommt, weil es sind beides Sachen von 20th Century Fox. Ja, okay. Tun sie eigentlich nicht im selben Universum spielen, aber das war halt, eigentlich war es nur ein Gag. Es war ein Gag. Darauf ist dann, glaube ich, ich weiß nicht, was zuerst da war, ob zuerst das Comic da war oder ob die Filme zuerst da waren. Aber es gibt auf jeden Fall Computerspiele und eine Comicserie von Dark Horse, was glaube ich. Genau. Genau, also es gab, bevor Alien vs. Predator kam. Aber ausgelöst durch dieses Easter Egg. Genau, ne? Und bevor das kam, gab es das eben schon zu lesen. zumindest oder auch zu spielen. Also für mich persönlich ist jetzt Alien vs. Predator, das ist Elseworlds, so nach dem Motto. Also das spielt nicht wirklich im selben Universum. Weil wenn ich danach gehen müsste, dann müsste ich auch glauben, dass Star Wars und E.T. im selben Universum spielen. Wenn man ja in Episode 1 einen E.T. in der Radszene sieht. Ja, gut, gut. Wobei man die Kräfte von E.T. Mit Jedi wunderbar erklären könnte. Aber das ist ein anderes Video. Ach, Yoda und E.T. sind nicht verwandt. Mit Jedi. Ja, aber Yoda und E.T. sind nicht verwandt. Ja, aber vielleicht ist ja E.T. ein Darkseid, weil er... Also er reagiert ja auf den Yoda in dem Film. Also Alien vs. Predator war... Ja, genau, wir waren bei Alien vs. Predator. Der kam raus und ich hatte irgendwie Bock auf den Film. Ja. 2004. Also das ist schon... Ne, man merkt halt, es sind mittlerweile 7 Jahre vergangen. Obwohl so extrem... Es ist eigentlich fast wieder der Turnus. Mhm. Gut, man ist hingegangen, man wusste nicht, was Paul W. S. Anderson sonst noch so fabrizieren würde. Ich muss so ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was er noch so gemacht hat. Oh, 800 Resident Evil, Death Race, okay. Ja, na gut. Also ich muss sagen, ich bin im Kino gewesen, ich habe mir das angeguckt. Ich auch. Es war einfach Fun. Ja, ich habe den Film null ernst genommen. Für mich spielte der auch von Anfang an nicht in dieser Alien-Liga. Nee. Gar nicht. Nee. Das war halt einfach, allein dieses whoever wins, we lose. Ja. Ich hatte einfach totalen Bock drauf und für mich war das, ich habe Kirmes im Kino gehabt. Also das war total spaßig. Man muss ja auch sagen, der Film war ja auch, sage ich mal, brutal auf ein breites Publikum. Ja, ja. Also getrimmt. Also ja, da ist jede Menge Action, ja. Alien gegen den Predator und so weiter und so weiter. Und Erich von Däniken. Ja. Obwohl Erich von Däniken, aber es sind ja Präastronautik und so weiter. Ja, richtig. Aber das war ja zum Beispiel ein Film, das war kein Horrorfilm. Nein. Das war überhaupt nicht darauf ausgelegt. Nein. Das war einfach im Grunde genommen, und deswegen habe ich den, egal was, ich habe den diesen Film immer, sag ich mal, in guter Erinnerung behalten, weil das Ding war einfach kompletter Fanservice. Hm. Ja. Total. Ja. Also, dass man wirklich hingegangen ist. Bis zu dem ist. Punkt hin, dass Lance Hendrickson als Charles Bishop Wayland, später dann Wayland Yutani und so weiter, quasi genau. das Urmodell des Bishop. Also er war, wie gesagt, weil er war da und dass man nach den ganzen Jahren, ich glaube, das erste Mal, wenn ich es richtig im Erinnerung habe, ich glaube, das erste Mal, dass diese Idee aufkam, war, glaube ich, sogar schon Ende der 80er oder sowas. Okay. Kommt, glaube ich, dieser Comic. Weil ich glaube, Predator 2 ist auch um den Dreh. Ist egal. Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich fand's gut. Mhm. Ja, man hatte Fun. Es war jetzt nichts. 1989. Mhm. Nichts, was einem jetzt großartig im Gedächtnis blieb. Ja, es war, sagen wir, in dem Sinne handwerklich sauber gemacht. Das ist für aber mich so ein Film, nichts, da sage ich halt, tut keinem weh. Ja, ja, genau, das war es, weil man hat ihn geguckt und das war Fun und ich sag mal, er war zumindest Fun. Ich meine, das habe ich dann von Alien 4, habe ich das nicht gesagt, als ich aus Alien 4 kam. Ja. Das war jetzt Fun. Also ich meine, das war jetzt wenigstens nochmal so richtig Fun. Ich muss allerdings dann für mich persönlich sagen, dann war ich allerdings auch mit AVP so ein bisschen dann wieder durch. Ja, ich gucke gerade mal nach, weil ich habe gerade 1998, ich muss jetzt mal gucken, wann Predator 2 rauskam. Predator 2 ist... 1990. Ja. Ja. Dann kann das ja gar nicht sein. Dann haben sie quasi im Film das Easter Egg zum oder Comic so gemacht. Dann war es doch andersrum. Ja, gut. Also, ich fand halt Teil 1 witzig, auch so mit dieser alten Pyramide, die quasi das quasi die Predators, die Ancient Astronauts sind, die halt quasi die Menschheit hier ausgesetzt hat und so weiter. Und auch der Ursprung des Pyramidenkults auf der Erde, so nach dem Motto. Genau, super. Und die ganzen Aliens, die diese Pyramide überrennen. Ja. Ja. Bis der halt oben seine Atombombe dann zündet genau. Und die komplette Azteken-Zivilisation auslöscht. Weil die kommen alle angelaufen, irgendwann ist diese ganze Pyramide einfach nur schwarz. Ja. Ja, und er zündet, ist eine geile Sequenz gewesen. Genau. Also man hat nie vorher und nachher mehr Aliens auf einem Fleck gesehen als in der Sequenz. Ja, und zwar, wie gesagt, es war einfach Fun. Ja. Es war Fun. Teil 2 ist tatsächlich, Alien vs. Predator 2 ist, also Requiem. Ich habe nur angefangen, den zu gucken, ich habe den ausgemacht. Erstens war mir der viel zu dunkel. Mhm. Und er hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Also ich habe keine Ahnung. Das war also der Film war wahnsinnig schlecht ausgeleuchtet. Ja. Das war wirklich, Alien vs. Predator Into the Darkness. Das war wirklich, ja. Also ich kann zu dem Film eigentlich gar nichts sagen. Ich habe frustriert ausgemacht. Also ich habe ihn einmal geguckt und ich habe so gut wie keine wirklichen Erinnerungen mehr daran, weil, wie gesagt, es ist nichts hängen geblieben. Hm. Es gab ihn, man hat ihn geguckt, aber ja, okay, was soll's. Ja, ja. Dann vergingen viele, viele, viele Jahre. Ganz viele Jahre, na, so viele sind es gar nicht. Future? Nee, warte mal. Wieso? Ich versuche hier. Ah. Und wir waren eigentlich sozusagen durch mit. Eigentlich ist halt komplett alles durch. Ja. Ah, da sind wir. Obwohl so viele Jahre sind es gar nicht. Das sind also von 2007. Also irgendwie immer so alle 5 Jahre passiert mal wieder was. Ja. Ne? Also so 5 bis, ich glaube, der höchste Abstand waren 7 Jahre. Ja, wobei man sagen kann, Resurrection ist 97 und der, über den wir jetzt sprechen. Nee, ich meine jetzt, bis dann wieder was mit Alien kommt. Was mit Alien? Resurrection 97, genau. 2004, ja. Dann 3 Jahre später, 2007, dann 2012, 5 Jahre, also mit Alien. Genau, also mit Alien? Ja, dann kam halt das Nicht-Prequel. Genau, aus der beliebten Senderei Was mit Alien. Genau, Was mit Aliens. Und es ist halt auch so Präastronautik, ne? Man sieht halt wie ein Wesen, ne? Das ist also, ich glaube, so ein Architekt, ne, wie heißen die Architekten, ein Engineer, im Prinzip was trinkt, was seinen Gencode komplett zersäbelt, aber er impft quasi den Planeten mit seinem Gencode und löst dadurch die Evolution aus. Ja, es ist... Ich muss sagen, die Meinungen gehen sehr auseinander. Ich fand den gut, den Film. Ich mochte den. Also ich mag Prometheus. So doof, wie er teilweise auch ist. Oder ist teilweise sehr doof. Aber ich habe totalen Spaß dran gehabt. Das ist halt. Den Film gibt es übrigens nur wegen einer einzigen Szene. Okay. Die haben in einer Sequenz diese Szene, wo sich Elizabeth Shaw dieses von diesem automatischen Ding operieren lässt, ohne Betäubung. Ja. Das haben die irgendwie mal in der Previs gezeigt und nur wegen dieser Szene gibt es den Film überhaupt. Okay. Habe ich mal gehört. Es hieß lange, es wäre kein Prequel, aber der Film geht los und du hast halt dieselbe Art des Titels wie bei, du hast den ähnlichen Soundtrack, du hast dieselben Titel und so weiter. Du merkst halt einfach, das ist sowas von Alien. Und? Du siehst die Schiffe aus Alien 1. Mhm. Du siehst den Space Jockey, nicht ganz so alt. Ne? Mhm. Komischerweise spielt das Ganze ein paar Jahre vorher. Das spielt, glaube ich, 20 Jahre vor dem ersten Alien. Ja, 30 Jahre. Mhm. 30 Jahre davor. Ja, und sie fliegen halt dann auch wieder zu einem Planeten und ja, und was wir auch wieder haben, ja, ein Wiedersehen nach Jahrzehnten. Ridley Scott ist wieder da. Stimmt, das war ja Ridley Scott, das habe ich total... Ridley Scott fand die ganzen visuellen Effekte, unter anderem die James Cameron für Avatar eingeführt hatte, so interessant, dass er wieder mal was damit machen wollte. Ja, gut, vielleicht lag das auch an einem nicht großen Erfolg von Königreich der Himmel, aber egal. Auf jeden Fall... kenne ich vom Ausschalten. Genau. Ja. Also ich muss sagen... Es ist halt witzig, also es gibt halt die Ingenieure und zum ersten Mal seit Lance Hendrickson, da haben wir ja gelernt, Androiden oder künstliche Personen sind was Tolles, sind total lieb und nett und so weiter. Das scheint nicht ganz so der Fall zu sein, weil dann kam Michael Fassbender. Ja, genau. Also wenn Magneto der Replikant ist, Vorsicht. Genau. Ja, also solange nicht die drei mit Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger zeigt, ist doch alles in Ordnung. Dann ist alles gut. Das Problem dieses Films ist, aber deswegen gehen da die Meinungen. Da scheiden sich die Geister. Deswegen gehen die Meinungen da so auseinander. Aus meiner persönlichen Sicht, dieser Film erklärt mir was ich eigentlich gar nicht erklärt haben will. Ach so, ja. Das ist diese Hollywood- und Entertainment-Industrie-Manie. Hm. Ja, wir müssen wirklich alles erklären. Wir müssen das Alien erklären. Das Coole am Alien ist, dass es unerklärlich ist. Ja, genau, weil man hat gesehen, die größte Magie, die das Alien hatte, war, als man noch nicht mal das Alien selber richtig gesehen hat, nämlich in Teil 1. So dieses große Gott, so. Was zum Teufel ist genau, das denn? In Teil 2 bei James Cameron hat man das Alien schon wesentlich deutlicher und klarer gesehen. Das hat dem Alien schon einen ganzen Teil, sag ich mal, der Magie in Anführungszeichen geraubt. Das ist dann in 3 und 4 ist das nicht besser geworden. Nee. Ja, weil jeder kann das gerne mal ausprobieren. Mhm. Ja, wenn ihr sie habt oder entweder druckt es euch aus oder ihr kauft mal eine Alien-Figur und stell die mal vor einen weißen Hintergrund und leuchtet das mal aus. Dieses Alien, hast du keine Angst vor. Dieses Alien sieht null bedrohlich aus. Mhm. Null. Ja. Ja. Und das war einfach das Problem. Ich meine, hier in dem Punkt ist auch noch, ja, das ist ein Alien-Prequel. Das Alien ganz, ganz am Ende. Ganz, ganz am Ende. Ja, erstens am Ende und es ist ja noch nicht mal das Alien. Nein. Es ist ja nur das, wie heißt das, Protomorph oder wie haben sie es genannt? Also zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, wo der Begriff herkam, Alien war der Xenomorph. Ja. Ja, aber das ist halt der allererste Entwicklungsschritt. Es widerspricht sich dann teilweise so ein bisschen, weil eigentlich kann es ja gar nicht sein, weil... Also wie gesagt, man kann ihn gucken. Ich kenne auch, wie gesagt, ich kenne mehrere Leute, die finden den Film. Du findest ihn gut. Ich weiß, dass er ein bisschen dumm ist. Ne? Vor allen Dingen Charlize Theron, die halt eben... da ist dieses riesengroße Schiff. Das Schiff ist eigentlich... es sieht aus wie so ein Bumerang. Ne? Ich meine, das wird ja jeder kennen. Also dieser Bumerang, der rollt im Prinzip auf sie zu. Ja? Er rollt hinter ihr her. Ja, oder hinter ihr. Ja gut, sie dreht sich ja rum. Also rollt hinter ihr her. Mhm. Ja? Und sie, in einer klaren Linie zur Rollrichtung, rennt sie halt weg und wird halt überrollt. Ja. Sie hätte einfach nur nach rechts oder nach links ausweichen müssen. Nein. Und Sachen wie, ja, sie war halt in Panik, das zählt für mich dann nicht. Das ist halt einfach... Charlize Theron, Tochter von Mr. Wayland, du hattest deine Chance auf diesem Planeten, du hast sie nicht genutzt, dann hast du jetzt leider Pech gehabt. Dafür hatte sie diese wunderbare Suite mit der Monitorrückwand, wo sie sich dann irgendwelche Landschaften einspielen lassen konnte. Ja. Und Guy Pearce als Wayland. Ja, wobei ich sagen muss, Guy Pearce ist cool. Ja, sowieso. Ist Guy Pearce, hallo. Guy Pearce, ja. Dann kommt Alien Covenant. Film, der auch sehr, sehr... Wieder fünf Jahre. Wir machen wieder was mit Alien. Genau. Es spielt 11 Jahre danach. Genau. Und also der Film endet im Prinzip damit, dass Elizabeth Shaw halt eingefroren wird. Also ja? Prometheus. Prometheus. Prometheus endet damit, dass Elizabeth Shaw sich halt eben wieder in Kryostasis begibt. Elizabeth Shaw ist die Ripley der nächsten Generation, genau. Oder eigentlich der Generation ja davor. Genau. Ja, inklusive ähnlicher Frisur. Egal, ja, und weil das eben so gut funktioniert und wir Alien-Filme immer damit enden lassen, dass irgendwelche sich in Tiefschlaf versetzen, das können wir wieder. Ja. Dann können wir einfach mal wieder ein Jahrzehnt ausblenden. Ja. Nach 57 Jahren, 200 Jahren, diesmal sind es nur 11, läuft. Und sie nimmt halt eben Kurs auf so ein, also ich glaube sogar, macht ihr das nicht sogar in einem Ingenieurschiff? Ja, klar. Also Michael Fassbender. Genau. Und weil Michael Fassbender ist ein netter Androide, wie wir dann nämlich in Covenant, weil ich habe ja vergessen zu erzählen, dass Michael Fassbender, der findet halt so ein Black-Goo-Zeug und das packt er halt eben dem Lebensgefährten von Elizabeth Shaw in den Drink rein. Mhm. Ne, wodurch der halt eben das, dasselbe Zeug, mit dem der Ingenieur im Vorspann, man muss im ersten Akt etwas einfügen, und um es dann im dritten zu... Weil Michael Fassbender ein netter Androide ist. Weil er ein netter Androide ist, hat er den Typen quasi ja so verändert. Und ja. Genau. Also man weiß halt, Michael Fassbender ist halt, oder also David ist fürchterlich böse. Also der ist halt, ne, genau. Der macht da schon Experimente und keiner kriegt's mit. Und wir wissen das als Zuschauer, Elizabeth Shaw weiß es nicht. Richtig. So, 5 Jahre später, Alien Covenant. Genau, weil Michael Fassbenders Rolle als David ist so angelegt, um Ash aus dem allerersten Alien-Film so richtig nett aussehen zu lassen, dagegen im Vergleich. Ja, ja. Der wollte ja immerhin nur mit der Zeitschrift Alan Ripley ersticken. Also in diesem Ingenieurschiff starten halt eben... Dr. Shaw und also am Ende von Prometheus. Und David. Richtung Heimatwelt der Ingenieure. Genau. So. 11 Jahre später, 5 Jahre später in realer Zeit, 11 Jahre später in-game, also in-game, in-universe, Kolonieschiff USCSS Covenant. Na, die haben mal tausende von Kolonisten und hunderte von Embryos, alles in Kryostase und so weiter und eine Crew aus Ehepaaren. Mhm. Also das sind alles Pärchen und ganz am Anfang, und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne, gute Nachricht, James Franco stirbt offscreen. Das ist halt also, das ist jetzt ein also bisschen... Also der Captain geht instant drauf. Ja. Das war nur, aber es stimmt. Weil ja, ich meine, der Punkt an dem Film ist, ich sag mal, man hat diesen... Oh, wir haben diese Kolonisten und da müssen wir mal auf den Planeten runter und mal gucken, ob wir dann auch wirklich auf dem leben können, Plot. Den ja, wir noch wobei es ist ja nicht der Planet, zu dem sie hin wollten, sondern es ist ja da, wo ein Notruf herkam, was eigentlich gar nicht sein kann, weil es gibt ja gar keine Kolonien. Genau. Aber in diesem komischen Bandsalat erkennen sie dann irgendwann John Denver's Take Me Home Country Roads. Ja. Und es ist halt Dr. Shaw. Ja. Und man hat sie ja sowieso, was ist denn jetzt daraus geworden? Lange Rede, kurzer Sinn, sie landen auf dem Planeten. Es gibt auch einen, wie heißt der, die andere Rolle? Ich habe vergessen, wie der war. Es ist nicht David, wie heißt denn der andere? Ah. Michael Fassbender hat ja eine Doppelrolle in dem Film. Genau, weil Michael... Walter One. Genau. Weil Michael Fassbender ist David 8 und Walter One. Genau. Ja. Und Walter One ist halt im Prinzip der Gute, der halt noch zu der Crew steht. Und sie landen auf diesem Planeten und sieht erstmal alles gut aus. Aber es ist überhaupt nichts gut, weil der Planet ist halt komplett infiziert von diesem Black-Goo-Zeug. Also ich sag mal, lange Rede, kurzer Sinn. Genau, ich will jetzt nicht den ganzen Plot wiedergeben. Nein, ich meine aber weil lange Rede, kurzer Sinn ist, Michael Fassbender ist da hingeflogen, da wo die Ingenieure herkommen und hat das Zeug da abgekippt und hat erstmal diese ganze Zivilisation ausgelöscht, weil er so ein netter Kerl ist. Genau. Und man muss wirklich weil sagen... Weil dieses Black Goo ist eigentlich, und das wird nur so am Rande, also es wird so implizit, eigentlich ist das, wo die da gewesen sind, wo die dieses Proto-Alien daher gemacht haben, das war eigentlich eine Bio-Waffenfabrik. Ja, so. Genau. Und die lässt er dann halt eben los. Und genau. Ja. Und jetzt ist das Neue, man kann sich, glaube ich, jetzt in dem Film, man konnte sich jetzt schon über Pflanzen oder Staub quasi jetzt schon mit dem Alien infizieren. Ja. Im Diese Grunde genommen. Diese Biowaffe wurde übrigens, ich weiß gar nicht, ob mehr aus, ich muss mir die nochmal angucken, weil ich mag die Filme eigentlich, die spielen aber für mich nicht in derselben Liga wie die alten Alien-Filme. Das ist halt so dieses, ne? Die Biowaffe wurde ursprünglich dafür entwickelt, um die Menschheit auszulöschen. Ja. Ne, weil die Menschheit wohl aus irgendwelchen Gründen nicht so toll ist. Ja. Weil nämlich der... Menschen doof. Genau. Weil nämlich... Genau, weil das Interessante an dem Ganzen ist, man hat ja unheimlich was Alien Covenant, man hat ja richtig gut was gelernt aus Alien 3, ne? Weil man geht dahin, hat dieses Wiedersehen mit der Protagonistin aus Prometheus, wo man denkt so, hey, was ist eigentlich aus Elizabeth Shaw geworden? Das ist doch gut, wenn wir die mal wiedersehen. Und mal gucken. Elizabeth Shaw ist von David 8 für Experimente so lange benutzt worden, bis er halt dann irgendwann gestorben ist. Richtig. Ja, also hat wer die beiden Filme hintereinander guckt, ja, investiert nicht zu viel Emotion in Elizabeth Shaw. Das zahlt sich nicht aus. Oder um es wie Suicide Squad zu sagen, don't get too attached. Genau. Also ich finde, ich mochte die Filme. Es ist für mich eine ganz andere Liga, aber es ist nett. Also ne, dann bringt halt Michael Fassbender, also David 8 bringt Walter One das Flötespielen bei. Ich muss wirklich sagen, die Szenen, wo sie Michael Fassbender zusammengeschnitten haben, sodass die beiden, gemacht. Ja, vor allem, weil sie das super gemacht haben, weil du siehst in der Szene, ja, wie Michael Fassbender reicht sich selber die Sachen. Mhm. Ja, also er reicht sich selber die Schneidet Flöte. Schneidet er sich nicht selber die Haare? Also, irgendwie so. Ja, also weil man kann wirklich sehen, dass David 8, ja, Walter One was reicht und Walter One reicht David 8 die Flöte. Also das ist tricktechnisch, ist das super gemacht. Und Walter One pustet rein und David 8 hält die Löcher genau. zu. Ne? Also das ist halt schon... Also das halt, also die muss ich sagen, die Szenen sind da richtig Highlight. Man muss allerdings dazu sagen, bei so ein paar Szenen auch dann mit dem, dann wenn die, ja, ich sage jetzt mal, wenn das mit den Aliens mal wieder so richtig abgeht, da ist zum Beispiel diese Szene, wo einer aus der Crew, die ist noch auf diesem Gleiter verblieben und die lässt dann irgendwie die Waffe fallen und dann geht die los und deswegen fliegt dieser Gleiter in die Luft oder irgendwas. Also das sind teilweise so wieder so Idiot-Plots dabei. Ja, so nach dem Motto, warum seid ihr nicht alle ganz schnell zu dem Gleiter zurückgelaufen, seid abgehauen und weg? Nee, das ging jetzt nicht weit. Also es ist okay, aber... Kurzfassung bei dem Film ist halt eben, ne, Fassbender ganz, ganz böse. Fassbender ist halt jetzt hier der neue Space Mengele so ein bisschen, also ne, der halt böse Experimente macht. Der Twist an der ganzen Sache ist, ne, eigentlich wird dann David 8 als Schöpfer der Aliens quasi... Im Grunde genommen. Ich meine, die Sache ist, man könnte natürlich jetzt anfangen zu spekulieren, ja, natürlich will dann Weyland Yutani im Original Alien das Alien auf jeden Fall haben, weil es dann das Alien als sein Eigentum betrachtet, weil David gehört Weyland Yutani. Ja. Und, aber. Nur weil, wie gesagt, was man eben da einfach merkt bei dem Streifen ist, es ist ein. Michael Fassbender ist der größte Name auf der Besetzungsliste und deswegen bekommt er entsprechend Raum und. Er macht Spaß, aber es ist eine andere Liga, tatsächlich. Ja. Ich mochte das Ende, weil das Ende einem ausnahmsweise mal keine Hoffnung macht. Ne? Also ich weiß halt noch, wie in dem Moment, also David 8 ist ja tot. Ne? Klar. Aber jeder weiß eigentlich, David 8 ist nicht tot, Walter 1 ist tot. Ja. Und dann wird halt die letzte Überlebende, die Catherine Winston, wie hieß die nochmal, die sie gespielt hat? Catherine Daniels. Wie es üblich ist, legt sich halt in Kryoschlaf, ne? Und durch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau, was es gewesen ist, auf jeden Fall wird ihr kurz vorm Einschlafen klar, dass es nicht Walter ist, sondern David. Ja, richtig. Ja, und dann sagt Fassbender noch so, sleep tight, don't let the bad bugs bite. Und dann ist sie halt eingefroren und du weißt, die ist tot. Die ist mausetot. Ja, da brauche ich auch keinen Sequel für. Weil er nämlich dann dieses Alien-Ei, das, was er da hat. Ja, das Alien-Ei hat er gerettet. Genau, weil das kommt ja dann in diese Box rein, kann sich dann da entsprechend wieder vermehren. Gut. Und so. Ich als Lore-Mensch, ich weiß, ne, kaputt gemacht ist es eigentlich schon, also man sollte am besten Alien 1 und Alien 2 als separate Filme betrachten und alles andere als Elseworlds, dann hat man, glaube ich, den meisten Spaß an dem Franchise. Mhm. Trotzdem so ein bisschen, wenn sie jetzt schon angefangen haben zu erklären, dann würde ich trotzdem ganz gerne wissen, wie sie es denn jetzt bitte drehen wollen, dass dieses Ingenieurschiff, was da drauf ist, mit den von David entwickelten Drohnen auf dem Planeten sein kann, der aber schon zig, weil das Schiff ist ja schon seit tausenden von Jahren da drin. Ja. Wäre jetzt in Alien, weiß ich nicht, in dem Alien-Nachfolgefilm, wäre da jetzt eine Zeitreise drin gewesen oder so? Also, Wird man sehen. Es soll eine Serie kommen, habe ich gehört. Ja, Also Alien ist jetzt nach der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney jetzt wieder stärkeres Thema geworden. Ja. Marvel hat aktuell wieder einen Alien-Comic am Start. Deswegen habe ich mich auch so gewundert. Ich dachte, ach, guckst du noch mal Alien? Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin manchmal ein bisschen faul, die Blu-Rays rauszuholen. Mhm. Gucken wir mal, wo es gestreamt wird. Man googelt es und dann steht ja immer gestreamt bei Disney Plus. Und da ist mir eingefallen, ja klar, 20th Century Fox. Wie gesagt, man sieht schon, die wollen da wieder an das Thema wieder ran. Warten wir mal ab. Ja. Alles in allem für mich nach wie vor der beste Alien-Film ist der erste. Ja? Ganz, ganz dicht gefolgt vom zweiten. Ja. Und danach... Also die ersten zwei sind richtig gut. Ja, die ersten zwei sind richtig gut. Wobei ich sagen sie muss, sind auch sehr Prometheus und Covenant fand ich persönlich jetzt besser als Alien 3 und Resurrection. Also das ist so mein persönliches Grading. Ja, ja. Also ich sag mal so, 1 und 2 sind richtig gut. Sie sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Die kann man nicht vergleichen. Auf ihre Art sind beide richtig klasse. Ja. Ja. Ja. Man sieht das schon, James Cameron war damals noch relativ junger Regisseur. Mhm. Da sieht man aber schon sehr, sehr viel von dem, was er als Regisseur drauf hat, sieht man in Alien 2. Ja. Wenn man jetzt wirklich nur so, aus meiner persönlichen Sicht, wenn nur die Zeit oder nur das Interesse da ist, jetzt irgendwie nur tatsächlich 2 zu gucken, dann guckt 1 und 2. Auf jeden Fall. Und wenn man einfach mal gucken will, was danach gekommen ist, ja, wie gesagt, ich würde mir 3, wie gesagt, nicht in der Kinofassung angucken. Wenn ihr könnt, guckt es euch in dem, sag ich mal, Director's Cut, wie auch immer das Ding heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Also jetzt in dem Extended-Ding von Fincher an. Genau. Deutlich besserer Film. 4 geht an mir vorbei. Und die beiden anderen, ja, kann man gucken. Kann man machen. Ich meine, handwerklich sind sie sauber gemacht. Ja. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt jetzt, ne? Vorerst, ne? Weil es soll ja angeblich und so... Ja, es soll eine Fernsehserie geben. Ja. Irgendwann. Bei Netflix? Ich weiß es nicht. Also, wir haben jetzt die... Ja, eher bei Disney Plus. Stimmt. Bei Netflix ergibt es ja keinen Sinn. Das ist so berechenbar jetzt, ne? Ja. Ja, ja. Also wenn, ich meine, sowieso alles entweder bei Disney Plus oder woanders. Ja. Aber das ist jetzt ganz klar, 20th Century Fox gehört der Mickey Mouse und dann kommt das da rein. Ja, ich fand es ja sehr, sehr interessant, dass ich mir die ganzen Predator-Filme alle auf Disney Plus angeguckt habe. Also das ist irgendwie, wenn ich Disney denke, höre, dann denke ich nicht Predator oder Alien. Ja, ich meine, aber das ist cool. Ja, ich meine, dafür hat Disney ja damals dieses Buena Vista damals erfunden, als Vertrieb für all die ganzen Filme, die nicht unter dieses Disney-Banner passten. Ja. Ja, das heißt ja jetzt Stars Play. Also es ist cool. Wie gesagt, es sollte, man hat ja zwischendurch, also bevor Alien Covenant rauskam, wollte ja Neil Blomkamp zusammen mit Sigourney Weaver, die hatten sich da sowas zusammengesponnen. Mhm. Es war nach Prometheus, wo Sigourney Weaver total begeistert von war und das sollte halt im Prinzip alles, was nach Alien 2, glaube ich, kam, ignorieren. Ja. Das kennen wir aus der Terminator-Serie. Wir ignorieren jetzt alles und machen eine neue Trilogie. Ich glaube, bei Terminator haben sie 3-mal eine neue Trilogie angefangen. Ja, da hat man dieses Ich komme wieder, das hat man da sehr wörtlich genommen. Ja. Ich mag die Filme zwar, aber es ist, naja. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Schaut euch Alien 1 an. Schaut euch Alien 1 und an. Und Alien 2. Und Alien 2. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, der Alien 1 ist mir zu langatmig. Es ist halt 1979? 78? Ich werf's mal durch. 79. Aber der Film ist super. Das ist übrigens super, einer der Filme. Es gibt einen Director's Cut. Ich glaube, der ist 2 Minuten kürzer als die Kinofassung. Aha. Um mal dem Vorurteil entgegenzuwirken, dass Director's Cuts immer länger sein müssen. Ja, also was ich dazu raten kann, nur kleine Anekdote. Ich bin damals mit einem guten Freund im Kino gewesen, als dieser Director's Cut ins Kino kam, glaube ich, irgendwie für Jubiläum. Und das war irgendwie im Herbst und so, und dem Herbst oder frühen Winter oder so. Und im Kino war die Heizung ausgefallen. Also wir haben da gesessen nach Helm und Mantel. Es war richtig kalt. Ja, passt doch. In dem Saal. Das war super. Das war richtig super. Das hat richtig Atmosphäre gemacht. Also Alien 1 mit diesem, das tropft hier und da und so weiter. Also wenn ich dann quasi jetzt die Leinwand runterziehe, dann mache ich einfach Fenster auf und Heizung aus. Könnte der Atmosphäre tatsächlich zuträglich sein, ja. Also was ich mal ausprobiert habe, war Alien 2 und wenn man den tagsüber guckt, es killt einfach alles. Okay. Wenn es draußen hell ist. Ja gut, ne? Aber ich habe hier meine beiden Vorhänge, es ist halt... Klar, ne, aber wenn man den im Dunkeln guckt, ist super spooky. Man im Dunkeln gucken. Ich habe nur irgendwie aus irgendeinem Grund damals mal irgendwie bei... Ich weiß nicht, wie oft ich ihn gesehen habe. Einmal habe ich ihn irgendwie auf den Nachmittag zu Ende geguckt, weil ich irgendwie abends da doch zu müde... So gut. Da hat man es direkt gemerkt. Also gut, wenn man es wieder guckt, dann ist es natürlich nicht so schlimm, aber ich habe einen gewissen uns bekannten Gaming-Podcaster, als der das gehört hat, Grüße gehen an dieser Stelle mal wieder raus, der sagte, ja und wann machen wir dann die Folge über die Alien-Spiele? Demnächst. Okay. Ankündigung. Wo findet man uns denn? Uns findet man bei Spotify, Apple und wir haben einen YouTube-Kanal, wo man uns liken und auch kommentieren kann. Genau. Bei Deezer, Google Podcast und so weiter. Und wir haben so einen RSS-Feed. RSS-Feed haben wir auch. Haben wir auch. Haben wir auch. Ne, das findet man unter jedem Video bei dem Geek-Plätzchen-YouTube-Kanal. Genau. Ansonsten hören wir uns mit frisch gebackenen Plätzchen nächsten Dienstag um 8 Uhr. Wie üblich. Genau. Wünschen euch der Watchman. Und der Sommeliac. Bis dann. Ciao. Ciao. Geekplätzchen.